geschworen, mein Gefühl hat ich verloren. Dann kamst du über Nacht und mein Herz ist auf. Tief hinein, ich will nicht.